nicht. Pur sich zu dem zu bekennen, wo man drin ist. Einfach nur zu sagen, ich bin drin, also bin ich dafür. Das habe ich versucht, schrittweise zu sagen, wie das kommt. Wann der Staatsbürger, muss ich das halt nicht logisch eins nach dem anderen vorstellen, sondern wie das Konglomerat seiner Gedankenwelt ist. Meinetwegen auch die Erziehung bei uns funktioniert. Wenn er am Schluss gelernt hat, sagen wir mal so, aufgrund eigener Erfahrung, aufgrund der falschen Gedanken, die er sich gemacht hat, aber aufgrund der Schule und seiner Eltern zum Beispiel auch, das muss so sein, dass man überhaupt für das Gemeinwesen, wo man drin ist, dafür sein muss, ohne Begründung, wie ich am Anfang gesagt habe, irrational ist man dafür, dass sich das so gehört, dass ich weiß, dass der Staat so sein muss. Dann habe ich den Übergang gemacht mit meinem eigenen Willen, was ich vorhin kurz eingeworfen habe, mit meinem eigenen Willen selbst zu vergessen. Mich selbst auszumerzen, sondern einzugehen in dieses Nationalgefühl, einzugehen in pur das Kollektiv, das Empfinden des Kollektivs, das Einseins, das Einssein mit dem Kollektiv zu erringen, dann abstrahiere ich, um mal dieses Wort zu verwenden, dann abstrahiere ich endgültig, willentlich von mir selber und ergreife nur noch pur Partei für denjenigen, der über meine Lebensbedingungen herrscht. Und das ist der endgültige und schlimme und bescheuerte Übergang, den das Volk oder der Bürger macht. Was er dann kriegt dafür, das sieht man zum Beispiel in der Weltmeisterschaft. Er kriegt dafür natürlich dann im Erfolgsfalle einen gelungenen, ist gleich starken, ist gleich mächtigen Staat, der sich auch im Sinne der Hagen-Schulze-Identifikationstheorie nach außen wahrnehmbar macht und repräsentiert, also sich nach außen abgrenzt und sich von anderen Staaten nicht reinreden lässt. Darauf kann dann der Bürger stolz sein, und er ist es dann ja auch. So ziemlich der stolzeste Bürger auf der Welt ist der US-Bürger, weil er ja hat auch guten Grund dazu, weil er den mächtigsten Staat der Welt als seinen Patron hat. Wenn man also dafür ist, dass der Staat stark und mächtig ist, dann hat man dann schon so etwas wie einen ideellen Lohn, keinen richtigen mehr. Der leidet eher drunter, sondern einen ideellen Lohn, nämlich dass man eben Mitglied eines solchen Gemeinwesens ist, dass die Stärke dieses Staates auf einen selber abstrahlt und man bekommt auch einen Haufen schöne Dinge dafür, wie zum Beispiel eine Fußball-Weltmeisterschaft. Und man hat dann auch Anrecht darauf, dass bei der Fußball-Weltmeisterschaft die eigene Nation, die eigene Mannschaft gewinnt. Aber geknickt. Tja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich verkehrt gemacht habe. Eine Kritik muss man natürlich sagen, das habe ich gerade gesagt, das ist also das Streben nach völliger, also das ist jetzt die Auflösung von was ist Identifikation. Sich unmittelbar, umstandslos, also es geht um die Unmittelbarkeit des Gefühls, des Selbstvergessenen daran, sich mit diesem Gemeinwesen bzw. den Herrscher dieses Gemeinwesens identisch zu machen. Also der Identität, die der Staat anfügt, die Identifikation, der Identität, die der Staat zu Anfang verfügt hat, wo er gesagt hat, du bist ein Staatsbürger, wird nun zum guten Schluss von den vom Bürger in eben dieser Roheit und Banalheit Nachvollzogen, eben ich bin nichts anderes als der, der dafür ist. Eine Kritik gibt es dann natürlich daran, nämlich, dass dieser Staat auch Fehler machen kann. Er kann ja nämlich pflichtvergessen, national vergessen werden. Das ist die ständig, wenn überhaupt existente Kritik, leider außer unserer, die immer mitläuft in dieser Gesellschaft. Er kann natürlich einen Fehler machen, nämlich sich nicht genügend gegen andere Herrschaften durchzusetzen. Zurzeit darf man das nicht sehr laut sagen, als guter deutscher Staatsbürger, dass man doch ziemlich viel gegen die Ausländer und deren Herrschaften einzuwenden hat, denn wir machen ja zurzeit eine Völkerfreundschaft. Aber wenn man schon sich einverstanden und identisch erklärt mit der Stärke und mit der Geschlossenheit des eigenen Staates und mit seiner Durchsetzungskraft. Wenn man also damit als denkender Mensch die Auskunft sich selbst erteilt, also es kommt darauf an, inwiefern der handeln kann, in der Welt handeln kann. Wenn man also als Volk Richtig, falsch. Falsch, richtig. Und im Sinne von, dann sehen Sie etwas ein, was Ihnen aufgezwungen wird. Wenn man also weiß, dass der Staat es ist, der das handelnde Subjekt in der Welt ist, und ich bin einfach nur derjenige, der dafür da ist, dann kann man natürlich Kritik äußern an den Staat, nämlich wenn er diese seine Subjektrolle nicht ordentlich erfüllt. Wenn er sich von ausländischen Herrschaften und deren Völkern hineinregieren lässt. Dafür das Zitat 10b von der NPD, das letzte jetzt, 10b. Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der uns gegenwärtig aufgezwungenen multikulturellen Gesellschaft, dass in fast jedem Zusammenhang Quotenausländer angeboten werden, um eben diese Zusammensetzung von Einheimischen und Ausländern als das Selbstverständlichste der Welt erscheinen zu lassen. Bei Quotenausländern ist mir viel darauf gekommen, dass so Leute wie der Ovomayela oder also die dunkelhäutigen Nationalspieler rausgeschmissen gehören, weil die gehören einfach nicht in unsere hellhäutige Nationalmannschaft hinein. Der Ausdruck Quotenausländer ist schön. Willst du eine Parallelität zu dem Zitat mit dem Hagen Schulze machen? Die sagen, wenn man quasi gewohnheitsmächtig in Form einer Quote schon gesetzlich eingerichtet lauter ausländische Staatsbürger bei uns reinlässt und sie sogar mit Funktionen versieht, wie zum Beispiel Nationalspieler zu werden, dann ist das ein ernsthafter Angriff auf das elementare Rechtsgut der Identifikation. Dann schwächt der Staat den Identifikationswillen seiner Bürger, denn die verlangen ja von ihm, dass er immer sie als die Ausgezeichneten und nur zu ausgezeichneten Subjekte betrachtet, die er benutzen will. Und es irritiert sie, wenn er auf Völkerschaften anderer zugreift. Sie lassen sich auch nicht dadurch oder ungern belehren, dass man doch von denen auch Nutzen habe, der berühmte Spruch, wir wollen solche, die uns nutzen und nicht solche, die uns benutzen. Das glaubt er nie. Er hat immer ein grundsätzliches Misstrauen dagegen, und zwar nicht bloß der NPDler, ein grundsätzliches Misstrauen dagegen, ob das denn richtig sei, ob der Staat hier sich nicht eine unzulässige Nachgiebigkeit leiste, indem er sich andere Völker und damit aber auch andere Herrschaften ins Land holt, denn er unterstellt bei anderen Völkern ja das, was er von sich auch irgendwie denkt, nämlich dass die doch nichts anderes sind als das Material der anderen Herrschaft, also Fremdkörper, also fünfte Kolonne, also Sabotage. Die Verplausibilisierung, die es gibt, der Türke klaut mir meinen Arbeitsplatz und so weiter, ja, die gehören alle mit dazu. Kümmert sich auch nicht darum, dass es gar nicht der Türke ist, der meinen Arbeitsplatz klaut, sondern ein Arbeitgeber, der einen Türken drauf setzt. Ist ja wurscht, aber das ist ja auch unausrottbar, diese Vorstellung, eben aus dem Grund, dass man einfach, wenn man schon an der unabdingbaren Stärke des Staates hängt, eine Sorge als Staatsbürger oder Kritik haben kann, darf und muss, ob er denn nun auch wirklich auf die Geschlossenheit und Durchsetzungskraft seiner Herrschaft genügend achtet. Und kaum lässt er sich mit anderen Herrschaften oder Völkern ein, in den Worten des Stoiber, lässt durch Rassung oder sowas zu, dann muss man sehr kritisch der Herrschaft gegenüber sein und sagen, du enttäuscht mich, du schwächst dich ja, wobei ich doch von dir verlangen kann, dass du mir mit deiner Stärke imponierst. Von daher kommt das am Anfang erwähnte Übersteigerung, wo sie dann immer sagen, ja, das ist ein gutes Gefühl, das darf bloß nicht übersteigert werden. Naja, das ist dieses gute Gefühl, für seine Nation zu sein und sich unbedingt und unmittelbar und irrational und selbstvergessen, sich mit ihr identisch und parteiisch zu erklären. Dieses Gefühl enthält natürlich logischerweise den Übergang zu einer sogenannten Übersteigerung, nämlich die Abwehr aller anderen, die dieses Nationalgefühls, dieser Ehre, dieser besonderen Erhebung nicht teilhaftig werden dürfen, weil sie ja Material einer anderen Herrschaft sind. Und wenn sie sich hier einschleichen, dann gefährden sie unsere nationale Identität, die Reinheit und die Erhebung unseres Gefühls. Das ist dann das, was sie tun. Ausnahmen bestätigen die Regeln. Also jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft machen wir mal so, als ob wir die anderen, so ähnlich wie der Matusek mit dem Zitat, weil wir uns selber lieben, achten wir auch die anderen, tun wir mal so, als ob Identifikation und Nationalgefühl sowas wie die Basis für ein Verständnis wäre. Nein, das Dafürhalten zu seinem Staat, insbesondere dieses irrational Zugespitzte, willentlich zugespitzte dazu, mit irrational willentlich dazugespitzte Gefühl. Das ist natürlich immer und jederzeit dafür da, andere zu verachten, zu hassen und zu verfolgen. Was ja dann auch selbst in der disziplinierten Fanmeile vom Polizeiaufgebot nicht immer unterbunden werden kann, wenn dann Fans anderer Nationen eins aufs Dach kriegen. Und die Schmähgesänge und die Niederlage, die wir den anderen wünschen im Stadion, sind ja nun auch bekannt. Und die Verhöhnung und Verspottung. Aber da kann man immer noch dazu sagen, ja, ist ja bloß das Spiel, da geht es ja um nichts Ernstes. Tut es auch nicht. Aber das ist halt auch ein Abglanz, ein Reflex von dem, was ich jetzt versucht habe zu charakterisieren. Also, wir hatten zwei Absurditäten. Die erste, das Gegeneinander, das der Staat einrichtet, eint das Volk. Lässt es zu dem einen werden, das darauf beharrt, dass sie doch alle zu dieser Staatsgehalt gehören und zusammengehören. Das verlangen sie dann auch von ihren Kapitalisten. Ein modernes Produkt davon ist, sich über vaterlandslose Kapitalisten zu beschweren, aber auch bloß zu beschweren. Das zweite Absurdität war gewesen, derjenige, der einem die Grundlage beschert, dafür, dass ich geschädigt werde, dass ich zu kämpfen an meinem Leben, ist derjenige, der auch dafür zuständig ist, damit ich überleben kann. Ich setze auf den, der für die Schwierigkeiten meines Lebens zuständig ist. Der dritte Punkt, der dritte Absurdität, das ist also abschließend, das Nationalgefühl ist ein Gefühl, das von den Gewaltverhältnissen produziert wird, für das es dann auch funktional ist. Die nationale Unterwerfung, die Unterwerfung der Individuen unter die Herrschaft, der Nachvollzug dieser Herrschaft, bringt sie dann dazu, ein Denken, ein Fühlen zu entwickeln, das genau dafür taugt, für diese Herrschaft zu funktionieren. Das ist dann der fertige Teufelskreis. Das ist auch das dann, was am Anfang, wo ich mit Funktionalität angefangen habe, wo die Merkel oder der Köhler darauf abheben, zu sagen, ja, wenn die Leute so ticken, dann haben wir ein gut gebrauchbares, ein ideales Volk eigentlich. Also, zusammengefasst, dieses Denken. Es ist nun mal so, es gibt keine Alternative, es ist von Natur aus so. Man muss sich mit seinem Kollektiv identifizieren. Warum? Weil man als solcher eben vom Staat behandelt und eingesetzt wird. Und weil man das im Nachvollzug dieses Zwangs alltäglich unterschreibt. Weil man sich selber als ein so Eingesetzter und Mitmachender weiß und will. Darum stört es sich also auch nicht an dem Funktionalismus, wo ich am Anfang gesagt habe, man möchte hinzurufen, seht ihr nicht, wie die von euch denken? Darum stören sie sich auch nicht daran, weil sie ja selber schon von sich als solche ausgehen, die zu verfügende, die zu benutzende Masse in dieser Gesellschaft sind. Wenn es nur noch den Ruf Arbeit gibt, was ja jetzt seit Reformpolitik und was weiß ich wie viele Jahren überhaupt das soziale Problem ist, oder anders als gesagt, sozial ist was Arbeit schafft. Wenn es nur noch diesen Ruf gibt, dann hat das Volk tatsächlich keine andere Bestimmung, auch gedanklich keine andere Bestimmung, als nach seiner Benutzung zu schreien. Dann hat es das ist keine Kritik, naja gut, es kann eine faschistische vielleicht daraus werden, aber das ist eine Kritik, die darauf nachruft, bitte benutze meine Botmäßigkeit. Dann wissen Sie also auch um Ihre Botmäßigkeit, machen sich da keine Illusionen. Er weiß, der Staatsbürger mit seinem Nationalgefühl weiß auch, dass sich das gegen andere richtet. Weil er ja, wie gesagt, weiß, dass sein Staat als Subjekt sich in dieser Welt behaupten muss. Und wenn er jetzt auf der Fanmeile zugange ist und diesen nationalen Taumel produziert, auslebt, dann weiß er auch selber, das müssen wir ihm nicht sagen, dass er von seinen wirklichen Lebensverhältnissen abstrahiert, absieht. Das kann man in dem Spiegel sogar nachlesen, dass der sagt, da laufen doch Leute rum, Obdachlose, sonst welche Hartz-IV-Empfänger, denen geht es doch in dieser Gesellschaft tatsächlich dreckig. Wie gibt es das denn eigentlich, dass die dann zu dieser Gesellschaft, also dieser Fahne, sich bekennen und dazu jubeln? Naja, eben aus dem Grund, weil sie eben bis ins Mark mit den Knochen gefressen haben, dass das ihre erste Bedingung ist, die sie in ihre, zu ihrer zweiten oder eigentlich zu ihrer ersten Natur machen, dass man zu diesem Gemeinwesen dazugehört und sich dazu bekennen muss. Und dass das, das um auf die anfänglichen Scherze von mir einzugehen, dass das das Erhebende, das Adelnde für einen Menschen bessernde Gefühl sei. Worauf es dann nur noch ein Recht hat, und auf dem besteht es jetzt, das Volk, mit seiner Party. Worauf wohlgemerkt, ich schon gesagt habe, das darauf bestehen, ist erst gekommen, nachdem die Obrigkeit schon eingerichtet hat, die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen hat. Worauf es dann besteht, in Fortführung dessen, was ich zum ideellen Lohn gesagt habe, ist, dass es für all die Zumutung, für sein Mitmachen und seine Benutzung eine Entschädigung haben will. Mehr ist es nicht. Das ist jetzt die Entschädigung, die der Bürger sich dadurch, dass er auf die Fanmeile geht und die Fahne schwenkt und sich mit anderen zusammen einen antrinkt, die er haben will und die er bekommt. Das ist Party. Das ganz private Gefühl auszuleben, zur Natur, zur Nation zu gehören und daraus die Befriedigung und die Entschädigung zu beziehen, dass eben, weil es mir ja gar nicht so gut geht in der Gesellschaft, ich ein Recht auf diese Feier, deren Inhalt im Bekenntnis zur Nation ist, habe. Das ist das Schäbige und das Verrückte an diesen Partys, die also, das ist jetzt klar geworden, auch keine Partys sind, sondern es ist die Selbstfeier des Untertanen, der seine Botmäßigkeit, seine Willfährigkeit und seine Einsetzbarkeit in der Unmittelbarkeit des Gefühls, auf das er nun ein Recht hat, ausdrückt. Und diese Unmittelbarkeit des Gefühls wird dann auch nicht nur gefordert, sondern auch gefördert von der Herrschaft. So geht der gute und wirklich funktionierende Zusammenschluss von oben und unten. Dankeschön. Sind Sie weg. Sitzen alle erwartungsvoll da. Ich bin jetzt verschreckt, weil die mich geschimpft haben, dass ich so lange rede. Weiß ich gar nicht. Man könnte vielleicht noch was zu dem Köhler ziehen. Bitte? Habe ich es nicht verstanden, dass Sie feststellen, dass dieses Nationalgefühl, was wir momentan hier erleben, das Neue ist? Das ist eine gute Frage. Also neu ist es natürlich nicht. Ich habe vorhin gesagt, es gibt eine Geschichte der BRD, wo es sowas wie einen Vorbehalt, wie Ausleben des Nationalgefühls, bedenkenloses Bekennen zur Nation, Fahnen schwenken, wo es ein Bedenken gegeben hat. Das Bedenken hat sich aber gleichzeitig immer schon damit herumgeschlagen, dass diejenigen, die das Bedenken getragen haben, wie auch diejenigen, denen das vorgetragen wurde, also den sogenannten einfachen Leuten, das auch immer schon wie eine gewisse Vergewaltigung ihres Grundbedürfnisses gesehen haben, nämlich doch normal zu sein, sich zu seiner Nation bekennen zu können. Ich habe es versucht, so gut ich es konnte, zu erklären, woher dieses Bedürfnis kommt, dieses aberwitzige, irrationale Bedürfnis. Früher war das bei uns in Anführungszeichen unterdrückt, nämlich offiziellerweise. Im Volk war es immer vorhanden. Also Deutschland schreien konnten die auch immer schon. Bloß ob sie auf die Fanmeilen gerannt werden. Man kann auch sagen, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 74, wo sie gewonnen haben, war der nationale Aufstand vielleicht schon noch etwas geringer. Das hatte aber ganz ausdrücklich, ein gutes Volk hört auf seine Herrschaft. Das hatte ganz ausdrücklich mit der Selbstdarstellung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Denn, ich drücke mich mal in der Phrasenschatz aus, da hat ja Deutschland schwere Schuld auf sich geladen. Nämlich nicht nur einen Krieg zu verlieren, was für eine Nation so ziemlich die schwerste Schande ist, sondern auch einen Haufen Juden noch umzubringen. Jetzt musste für den Wiedereintritt in die Völkergemeinschaft, und damit meine ich jetzt in die imperialistische Staatengemeinschaft, musste jetzt also Deutschland sich zu dieser seiner Vergangenheit stellen. Das gehört, eine Nationalideologie musste hier erfunden werden in Deutschland, die ermöglicht hat, sich zu sagen, ich bin Bürger Deutschlands, ich bin dafür, ich singe die dritte Strophe des Deutschlandliedes, die erste darf ich nicht singen. Man könnte auch einmal sagen, warum haben sie nicht die Nationalhymne ganz abgeschafft und eine neue geschrieben? Nein, sie wollten doch unmittelbar die erste Strophe behalten, bloß singen darf man sie nicht. Das ist auch so etwas wie ein kleiner Hinweis, ja, das brauchen wir irgendwie, Deutschland über alles. Aber Nationalideologie von oben verfügt hat geheißen, das dürfen wir nicht, das kommt schlecht im Ausland an, da kriegen wir Schwierigkeiten und das Volk darf